Gamer-Kinder sind genervt von ihren Eltern. Mama, du nervst! Raus hier, Tür zu! Wenn Kinder Gamer werden, was Besseres gibt es nicht. Mama kommt rein, geh doch mal draußen spielen. Der kleine Manfred geht nach draußen, ganz der Papa. Oh, gay! Aber so ist es richtig, die alte Nervensäge kommt in den Garten, wo Manfred ist. Oh, oh! Manfred sitzt im Garten und spielt draußen wie gefordert. Ha, ha! Mama sagt zu Manfred, dein Ernst? Ja, Mama. Ja, ich spiele draußen, guck mal. Ganz der Vater, der 5 Meter weiter im Teich sitzt und ein Controller in der Hand hat. Der kleine Manfred sitzt unter einem Baum und hat den Flatscreen rausgetragen und seine Xbox angeschlossen. Socken, Socken, Mama, ich zocke draußen. Mama ganz zufrieden, kann man machen, der Kleine ist draußen. Er wird sicher ein Profi-Gamer und später spielt er in einer E-Sport-Mannschaft. Manfred Kleiner, weiter so. Wir sind Gamer, wir werden E-Sportler. Manfred schreit wütend auf einmal ins Headset. Ich werde später einen Manta feiern, du Noob. Scheiß auf GTI, Bro. Manfred wird E-Sportler und fährt ein Opel Manta, das ist sein Traum. Socken, Socken, ohne Socken. Oder der Opel Manta, den bekommt Manfred, wenn er 18 ist. Wir sind Gamer, Gamer, Gaming ist Leben. Was würde Manfred, der Gamer, damit wohl machen? WTF! Mama ruft rüber. Möchtest du dann auch einen Fuchsschwanz zum 18. haben? Ja. Da guckt der Papa rüber und zeigt auf seine Mantaletten. Sohnemann, das sind dann deine. Gamer.